1. Moses hütet die Schaf sein Schwiegervaters Jethro, des Priesters von Midian. Eins Tagstreber die Herd über die Steppe hinaus und erreicht Debi den Berg Horeb, der Orch als Berg Gottes bekannt ist. 2. Dort erstien im der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch aufstieg. Als Mose genau hinzer, bemerkt dass der Dornbusch brannte, jedoch nicht vom Feuerwerk Word. 3. Mose dacht darauf hin, ich mochte nach Herangehen und Diocese Ursurgewohnlich Phänomen betrachten, m zu verstehen, warum der Dornbusch trotz des Feuers nicht verbrennt. For, als der Herr sah, dass Mose nah kam, m das Geschehen zu betrachten, rief Gott in aus dem Dornbusch heraus mit den Worten, Mose, Mose. Er antwortet, hier bin ich. 5. Gott sprach weiter, komm nicht nahe. Sie den Sandalen aus, den der Ort, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. 6. Dann offenbart sich ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaacs und der Gott Jacobs. Daraufhin verhalt Mose sein Gesicht, weil sich verchtet, Gott anzusehen. 7. Der Herr fu fort, ich habe das Elend meines Volks in Ägypten genau gesehen und erschreien wegen der Unterdrückung durch ihr Aufseher gehort, ich ken erlied se genau. 8. Die Schal bin ich herabgekommen, sie aus der Hand der Ägypter zu befreien und sie aus diesem Land in ein Guts und Whites Land zu führen, ein Land, das von Milch und Honig überfließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perizziter, Hewiter und Jebusiter. 9. Der Hilferuf der Israeliten ist nun zu mir gelangt, und ich habe jutlich Wargenommen, why stark die Ägypter sie bedrängen. 10. Die Schalb sende ich dich jetzt zum Pharao, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten herausführst. 11. Mose entgegnet Gott jedoch, wer bin ich, das ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen konnte. 12. Gott antwortet, ich word mit dir sein. Und die soll dir als Zeichen dienen, das ich dich sende, nachdem du das Volk aus Ägypten geführtest, wordet er Gott auf diesem Berg dienen. 13. Mose fragte Gott weiter, angenommen, ich komme zu den Israeliten und sage ihnen, der Gott ihrer Vater habe mich zu ihnen gesandt, und sie fragen mich dann nach seinem Namen, was soll ich ihnen darauf antworten. 14. Gott erwidert Mose, ich bin, du ich bin. Und erfügte hinzu, so sollst du den Israeliten sagen, dirth ich bin, ich hab mich zu euch gesandt. 15. Des Weiteren sprach Gott zu Mose, du sollst den Israeliten sagen, der Herr, der Gott ihrer Vater, der Gott Abrahams, Isaacs und Jacobs, hat mich zu euch gesandt. Dies ist mein Name für all Zeiten und mein Bezeichnung für all Generationen. 16. Geh und versammle die Ältesten Israels und sage ihnen, der Herr, der Gott ihrer Vater, der Gott Abrahams, Isaacs und Jacobs, ist mir erschienen und hat versprochen, ich habe euch beachtet und gesehen, was euch in Ägypten widerfahren ist. 17. Ich habe beschlossen, euch aus der Unterdrückung in Ägypten zu befreien und euch in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perizziter, Hewiter und Jebusiter zu bringen, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. 18. Sie werden auf dich horen. Danach sollst du mit den Ältesten Israels zum König von Ägypten gehen und im sagen, der Herr, der Gott der Hebräer, ist uns begegnet. Erlob uns daher, drei Tagesreisen weit in die Wüste zu sehen, unserem Gott, dem Herrn, Opfer dazu bringen. 19. Ich weiß jedoch, dass der König von Ägypten euch nicht erlauben wird zu gehen, sei denn, wird dazu gezwungen. 20. Daraufhin wird ich mein Markt sagen und die Ägypter mit all meinen Wunden strafen, die ich unter ihnen vollbringen wird, erst danach werden sie euch sehen lassen. 21. Zudem wird ich bewirken, dass Diocese Volk bei den Ägypten ganz findet, so dass beim Aussag nicht mit leeren Handen gehen wordet. 22. Viel mehr soll jede Frau von ihrer Nachbarin und Mitbewohnerin Silben und Goldin Schmuckstock so Kleider fordern. Dies Gegenstand sollt Uren sonen und tochten anliegen und auf dies Weise die Ägypter ihres Besitzes beroben.